Vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Gib mir mal einen Applaus. Ihr seid spitze. Gott ist gut. Halleluja. Ja. Danke, danke Gott, du bist gut. Und danke, Heiliger Geist, dass du unser Bewusstsein heute Abend stärkst. Dass wir immer mehr bewusst sind, wer wir sind. Immer mehr bewusst sind, wer wir sind. So wichtig. Bewusst zu wissen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Früher, ich habe euch was mitgebracht aus dem Wort Gottes, und zwar aus Epheser 5. Und ich fange an da im Vers 8. Früher wart ihr Teil der Dunkelheit, aber jetzt seid ihr Teil des Lichts, denn ihr gehört zum Herrn. Halleluja. Wie toll, diese Worte. Früher war dir Dunkelheit. Dunkelheit steht für Tod. Aber jetzt seid ihr Teil des Lichts. Und Licht steht für Leben. Wir sind Teil des Lebens. Des Lebens Jesu Christi, das Leben, das er uns gebracht hat. Ha, wir gehören ihm. Wir gehören ihm. Führt also euer Leben wie Menschen, die zum Licht gehören. Nicht wie früher, als wir noch zur Dunkelheit gehört haben. Führt euer Leben wie Menschen, die zum Licht gehören. Weißt du, er hat uns in sein Licht gestellt. Jesus Christus hat uns in sein Licht gestellt. Darum leuchten wir. Er hat uns erleuchtet. Wir sind Teil seines Lichtes, Teil des Lichtes. Ohne ihn sind wir dunkel, aber in ihm sind wir Teil von ihm. Teil von ihm. Sein Licht, sein Leben in uns, durch uns. Wow. Das wollen wir bewusst sein. Wir wollen es bewusst sein. Ich will es bewusst sein. Ich will bewusst dieses Licht sein. Ich will bewusst dieses Leben sein. Ich will bewusst ein Teil von Jesus sein. Denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Weißt du, das Licht bringt es als Ertrag. Es ist Frucht dieses Lichtes, dieses Leben, das in uns wirkt. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wie er. Wie er. Das ist automatisch, wenn wir bewusst sind, was wir sind. Bewusst sind, was wir sind. Ein solches Leben führt ihr, indem ihr prüft, was dem Herrn gefällt. Ist einfach für uns. Wir wissen, was ihm gefällt. Er hat seinen Willen in unser Herz gelegt. Ha. Unbeteiligt euch nicht an den Taten, die der Dunkelheit entstammen und ohne Frucht bleiben. Dem sind wir entronnen. Er hat uns herausgerissen. Also müssen wir nicht mehr da mitmachen. Müssen wir nicht mehr so sein wie früher. Nein, wir sind neu in Christus. Und deshalb heißt es, siehe, Neues ist geworden. Siehe, Neues ist geworden. Wir schauen nach dem neuen Leben, nach dem neuen Sein, nach dem, was er aus uns gemacht hat. Und in ihm bringen wir viel Frucht. Ohne ihn geht nichts. Und dann steht in Philipper 2, es geht gerade so gut weiter. Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt, sondern dass ihr es auch könnt. Wie genial! Dieses Licht in uns, dieses Leben in uns bringt uns dazu, dass wir nicht nur so handeln, wie es Gott gefällt, sondern dass wir es auch tun können. Wir können es. Wir wollen es nicht nur, wir können es auch. Dieses Bewusstsein, weißt du, dieses Bewusstsein ist so wichtig, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Wenn die Ulla nicht weiß, dass sie fliegen wird wie dieser Adler, bleibt sie ständig dieses Küken und fliegt nicht. Sie hebt ihre Schwingen und denkt, war toll, meine Schwingen. Aber sie weiß, ich schwinge so lang, bis ich oben bin. Und das ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein bringt uns hervor. Das Bewusstsein. Und es kommt einfach aus Glauben. Wir hören es immer wieder. Wir hören es ständig. Wir sind am Hören. Und aus dem Hören kommt dieser Glaube. Und aus dem Glauben kommt dieses Bewusstsein. Und wir können sein. Er bewirkt es. Weißt du, er macht es in uns. Der Heilige Geist in uns. Er bringt es hervor. Das Wollen und alles, was dazugehört. Halleluja. Leben als Menschen, die zum Licht gehören. Und dazu ist, tut alles, ohne darüber zu klagen und lange hin und her zu reden. Weißt du, tut dies oder das. Nein, tut alles. Alles, was ihr tut. Weißt du, morgens, wenn du aufstehst, geht's los. Soll ich, will ich, darf ich, muss ich, kann ich? Nein, du tust es, ohne lange hin und her zu überlegen. Du tust, was zu tun ist. Du tust, was vor deinen Füßen ist, ohne lange hin und her zu überlegen. Denn ihr sollt fehlerlos und unbescholten sein, makellose Kinder, inmitten einer schuldbeladenen und verdorbenen Generation. Also ich glaube, das haben wir deutlich vor Augen. In dieser Zeit stehen wir, in dieser Generation, wo alles ohne Gott einfach nicht seinem Willen entspricht. Deshalb stellen wir uns hin und sagen, nein, wir sind anders. Wir sind neu. Wir gehören zu dir, zum Licht. Ja? Ihr werdet aus ihr hervorstrahlen wie die Sterne am Himmel. Denn ihr haltet am Wort des Lebens fest. Weißt du, wir sind es, die herausstrahlen wie Sterne am Himmel. Warum? Weil Christus sein Licht in uns aufgeleuchtet ist, weil er uns ins Licht gestellt hat, leuchten wir. Und wir sind uns bewusst, dass wir leuchten, dann leuchten wir auch. Und leuchten wie Himmelskörper in der Dunkelheit. Weißt du, die Himmelskörper sehen wir am Himmel nur, wenn es dunkel ist und klar. Und Klarheit umleuchtet uns. Und wir leuchten in der Dunkelheit, draußen in der Welt, wo es stockdunkel ist, wo es finster ist. Da sind wir und leuchten wie Himmelskörper. Wir sind es, die den Weg zeigen. Wir sind es, die Lösungen bringen. Wir sind es. Wir sind es. Wir sind es. Weißt du, wie er sind wir in dieser Welt? Wie er sprechen wir Worte des Lebens? Wie er handeln wir aus Güte, in Güte, gnädig und barmherzig sind wir. Wir lassen Gnade walten, weißt du, gegenüber jedem Menschen, der uns begegnet, bringen wir Güte, Gnade und Barmherzigkeit entgegen. So wie er, so wie Jesus Christus uns geliebt hat, so lieben wir, so lieben wir. Und das ist dieses Leben in uns, dieses Leuchten in uns. Und wir halten es fest, dieses Wort des Lebens, Jesus Christus, er ist das Wort des Lebens. Er hat Worte des ewigen Lebens. Und das ist es, was aus uns strahlt, was aus uns leuchtet. Und wir sind es bewusst. Wir sind bewusst wie er und leuchten wie Sterne in der Dunkelheit. Wie Sterne in der Dunkelheit. Wie Sterne in dieser schuldbeladenen Welt. Weißt du, und wir sind keine Ankläger. Wir machen nicht mehr mit wie früher, wo wir das anklagen, sondern wir sind gnädig und barmherzig und geduldig und von großer Güte. Und diese Liebe, dieses Leben, das aus uns leuchtet, das ist verändernd. Diese Worte des ewigen Lebens, die sind verändernd. Die bringen Veränderung. Die machen alles neu. Die stellen alles wieder her. Weißt du, in göttliche Ordnung wird alles wieder hergestellt. Gott will, dass es in göttliche Ordnung hergestellt wird. Und wir sind einfach Bote dafür. Weißt du, wenn Jesus wiederkommt, dann geht es in einem Nu. Und wir sind Bote. Und wir können jetzt schon in diese Richtung wirken und unser Licht leuchten lassen. Amen. Amen, wir leuchten. Ja, wenn Jesaja 60 steht, 60,1, steh auf, werde Licht, dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Ja, so ist es. Weißt du, er hat dafür gesorgt, dass unser Licht leuchtet. Ja, er hat dafür gesorgt, dass wir angezündet werden. Ja, weißt du, wir haben sein Leben, wir haben unser altes Leben schon lange abgegeben. Ja. Also den alten Tobias, den gibt's nicht mehr. Den gibt's nicht mehr, sondern es gibt den neuen Tobias, der aus Christus geboren ist, ja? Weißt du, und deswegen leuchtet das Licht, deswegen leuchtest du, ja, Mario, deswegen leuchtest du, ja? Weißt du, weil sein Licht in uns leuchtet, sein Licht leuchtet in uns, ja? Und weißt du, ich habe am Wochenende im Fernsehen was gesehen, weißt du, so ein Experiment mit so einer chemischen Reaktion, weißt du, und das Interessante da dabei war, es gibt chemische Reaktionen, wenn da zwei Stoffe, die scheinbar für sich genommen harmlos sind, ja, wenn du die zusammenführst, dann setzt sich was frei, ja, in dem Fall setzt sich Wärme frei, weißt du, da entsteht ein Feuer, ja, da entsteht wirklich Kraft, ja, und so glaube ich ist es, wenn Gottes Geist sich mit unserem Geist verbindet, ja, weißt du, dann entsteht was, ja, dann entsteht was, weißt du, du für dich getrennt von Gott, weißt du, kannst nichts bewirken, ja, und gleichzeitig ist es ja auch so, dass Gott oder Jesus, er hat den Preis bezahlt, er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, ja, und er hat sich eben entschieden, dort zu sitzen, ja, und nicht mehr auf die Erde runterzukommen, sondern durch uns zu wirken, ja. Deswegen kannst du sagen, wir hier auf Erden, getrennt von Gott, können nichts bewirken, ja. Jesus, der zwar ein für alle Mal den Preis bezahlt hat, aber jetzt zur Rechten Gottes sitzt, ja, klar, er hat es vollbracht, aber er sitzt zur Rechten, ja. Er kann jetzt physisch physisch im Körper, so wie er es vor 2000 Jahren gemacht hat, jetzt auch nicht mehr wirken. Deswegen ist jetzt entscheidend, dass sich das wirklich findet, ja, dass wir eins werden, ja, mit ihm, ja, dass er in uns Wohnung macht und durch uns wirklich Ausdruck gewinnt in der Welt, ja. Und das ist eben diese Reaktion, wo sich dann wirklich die Kraft Gottes freisetzt, ja. Wo wir wirklich in seine Kraft gehen, ja. Wo wir nicht aus unserer Kraft rausgehen, sondern wo wir aus seiner Kraft herausgehen. Ja, weißt du, das ist ja die gute Botschaft. Das ist die gute Nachricht, weißt du, dass wir es nicht mehr selber machen müssen, sondern die gute Botschaft ist, dass er es bereits vollbracht hat und dass wir nichts anderes tun müssen als dieses Erlösungswerk, ja, weißt du, für uns einfach nur für bare Münze zu nehmen. Wir müssen es nur für bare Münze nehmen, ja. Wir müssen einfach nur sagen, Herr, komm du in mein Leben, und ich glaube, ihr habt das alle gemacht, ja. Und wir glauben einfach an das, was er uns verheißen hat, ja. Weißt du, wenn er zu uns sagt, weißt du, ich habe Krankheit getragen, ja. Weißt du, dann hat sich für uns Krankheit erledigt. Es hat sich für uns erledigt. Und wenn es Symptome in unserem Leben gibt, ja, weißt du, dann haben die weniger Gewicht wie diese bare Münze, wenn Jesus sagt und wenn Gott sagt, ich habe wirklich alles getragen. Ich habe am Kreuz alles getragen. Ja. Weißt du, wem gibst du Gewicht? Gibst du deinem Umstand Gewicht, den du vielleicht im Sichtbaren hast? Ja? Oder gibst du dem Wort Gottes Gewicht, das wirklich sagt, Jesus hat ein für alle Mal den Preis bezahlt? Das hat er getan für Krankheit, das hat er getan für Mangel in jederlei Hinsicht, das hat er getan für alles. Weißt du, er hat deine Sorgen auch getragen, ja. Weißt du, wir haben es vorher vom Andreas schon gehört. Er hat unsere Sorgen getragen, ja. Deswegen sagt er, werf deine Sorgen auf ihn und er kümmert sich drum, ja. Weißt du, wir müssen uns nicht sorgen, ja. Wir müssen uns nicht sorgen über den morgigen Tag. Wir müssen uns nicht sorgen über das, was kommende Woche, was in einem Jahr oder was irgendwann sein wird. Weißt du, wir müssen uns nicht drum sorgen. Ja? Das Einzige, was wir müssen, ist zu leben. Ist zu leben. Ja? Weißt du, ist zu leben im Hier und im Jetzt. Im Hier und im Jetzt. Weißt du, wusstest du, dass das Leben immer im Hier und im Jetzt stattfindet? Ja? Wusstest du das? Weißt du, die Vergangenheit, die kannst du nicht mehr ändern. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern, ja. Entscheidungen, die du gestern getroffen hast, ob sie jetzt richtig oder falsch waren, du kannst sie nicht mehr ändern. Aber du kannst heute neue Entscheidungen treffen, ja. Und du kannst heute Entscheidungen zu treffen, ja. Und sagen, ich gehe wirklich in diesem Leben vorwärts. Ich nehme das für bare Münze, ja. Was in seinem Wort steht. Ich nehme für bare Münze, ja. Dass er gesagt hat, weißt du, Krankheit hat sich ein für alle Mal erledigt. Und da stelle ich mich drauf. Und wenn es irgendwo in meinem Leben Symptome gibt oder wenn irgendwelche Leute um mich herum, weißt du, wenn deine Arbeitskollegen oder einfach Leute in deiner Familie oder auch Leute, wenn du ihnen auf der Straße begegnest, wenn du siehst, die sind krank, weißt du, dann duldest du das nicht mehr. Ja, du duldest es nicht mehr und du sagst, weißt du, du stellst dich drauf und sagst, Jesus hat den Preis bezahlt, er hat Krankheit besiegt und ich dulde das nicht mehr. Ja, im Englischen gibt's so einen guten Satz, der heißt, das sagen die Amerikaner oft, ja, die sagen, not on my watch. Ja, das heißt nicht auf meiner Uhr. Also das heißt, solange ich hier bin, ja, solange ich lebe, ja, solange ich an diesem Ort bin, dulde ich das nicht. Ja, ich dulde das nicht, ja. Weißt du, und das mag sein, ja, dass Symptome da sind, aber wir stellen uns auf das Wort, ja. Und wenn Symptome nicht sofort weichen, dann müssen sie eben im nächsten Moment weichen, ja. Egal wann sie weichen, ja. Aber im Geist ist dieser Sieg bereits da. Und wenn wir uns im Geist wirklich auf diesen Sieg stellen, ja, und die Symptome vielleicht einfach mal Symptome sein lassen, ja, weißt du, dann hat Gott wirklich Möglichkeiten, Dinge zu drehen, ja. Aber solange wir halt die Waagschale so haben, ja, dass du diesen Symptomen oder diesen Umständen einfach Gewicht gibst, ja. Also umso weniger Raum bleibt für Gott, wirklich da einzugreifen und zu wirken. Ja? Aber wenn du dich aufs Wort stellst, ja, eben auf diese Verheißung, ja, und wirklich proklamierst und sprichst, dich darauf stellst und sagst, Mangel, du hast jetzt, das ist Schluss jetzt in meinem Leben mit Mangel. Ja? Also wir werden immer nur aufwärts steigen. Ja? Wir werden gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja? Amen. Wir werden gehen von Kraft zu Kraft. Ja? Und das will ich sehen in meinem Leben. Ja? Das will ich sehen in meinem Leben. Ich hoffe, ihr auch. Ja? Und da stelle ich mich eben drauf und sage, Herr, ich will mehr. Ich will mehr von dir. Ja? Ich will mehr von dir. Ja? Streck dich einfach immer wieder danach aus und sag, Herr, ich will mehr von dir, ja, ich will mehr von dir, ja, so bringst du einfach das wieder in Gleichgewicht, du sagst, Herr, ich will mehr von dir, ja, und schon wird die Seite der Waage mehr gefüllt und sagst, hey, die Umstände, ja, egal was die Umstände sind, ich will mehr von dir, ja, ich will mehr von dir, weil von Gott kommt wirklich jede Lösung für jedes Problem, ja. Also sagst du, ich will mehr von dir. Ich will mehr von dir. Ich will mehr von dir, ja. Und weißt du, in deinem Verstand, manchmal wieder tut Gott einfach so ein Bypass legen um deinen Verstand, ja. Manchmal umschifft Gott einfach deinen Verstand, ja. Und sagt, da musst du jetzt gerade wirklich nicht drüber nachdenken, sondern konzentrier dich einfach drauf, ja, von mir zu trinken, von mir zu nehmen, konzentrier dich auf mein Wort, auf meinen Geist, den ich wirklich gebe, ja, wirklich auf dieses Leben, auf dieses Leben. In diesem Leben ist wirklich alles drin. In diesem Leben ist alles drin, alles, alles, alles. Und dieses Leben ist in dir. Dieses Leben ist in dir, ja. Du musst nicht lang suchen, ja. Musst nicht bei dir zu Hause hinterm Sofa suchen, weil dieses Leben ist in dir drin, ja. Dieses Leben ist in dir drin. Es ist immer da. Es ist immer da. Es ist immer da. Ja, also ich sag das vielleicht so scherzhaft, aber das ist ja genau das, was der Teufel versucht. Er versucht dich immer abzuschneiden. Er versucht dir immer einzureden, nee, also jetzt, also da hast du wirklich einen Fehler gemacht, weil jetzt kannst du nicht mehr von Gott empfangen, ja. Oder keine Ahnung, was er dir alles erzählt. Aber weißt du, dieses Leben, es ist jederzeit abrufbereit. Es ist jederzeit da, ja. Wenn du Freude brauchst, ist sie da, ja. Wenn du Liebe brauchst, wenn du Herausforderungen hast, irgendwer wie dir komisch kam, du wirklich vielleicht Schwierigkeiten hast, einfach diese Person zu lieben, sagst du, Herr, ich brauche deine Liebe, ja, und dann ist diese Liebe da, ja, und du hast diese göttliche Liebe, die durch dich dann wieder weiterfließt zu anderen Personen, ja, also das sind geistliche Substanzen, aus denen wir leben, ja, die uns verwandeln, ja, die uns selber verwandeln in unserem Leben und die auch die Leute um uns herum verwandeln, ja, und das ist unser Leben, ja, und in diesem Leben leben wir und so gehen wir vorwärts. Amen. Amen. Halleluja, wunderbar. Genau, das Licht ist in uns. Oh, das ist so schön und jeder von uns hat das gleiche Licht. Jeder von uns hat den gleichen Heiligen Geist bekommen, jeder von uns hat den gleichen Jesus im Herzen. Und jeder hat dieses Licht wirklich. Aber wie kann es dann sein, dass, also ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie manche strahlen mehr und manche weniger. Weiß nicht, hat das bei euch auch schon mal jemand gesehen? Oder liegt das mal an mir? Ich weiß es nicht. Und ich habe einfach bemerkt, dass die Menschen, die wirklich so strahlen, die wirklich boah, Jesus ausstrahlen, die Jesus repräsentieren, sein Herz repräsentieren, seine Liebe, wirklich, wenn man in seine Nähe, in die Nähe der Personen kommt, dann boah, dann kann man sich richtig vorstellen, wie toll unser Papa ist und wie toll Jesus ist. Und wenn wir uns dann diese Personen anschauen, dann wissen wir, warum es, oder kann ich mir vorstellen, warum es so ist. Also ich habe da immer unsere Svetlana irgendwie im vor Augen. Das ist der Hammer, wirklich. Sie lacht einen an und man ist einfach nur glücklich und dann nimmt seinen Arm und ist einfach da und hat so eine liebevolle Art und Weise und so ein Herz und so eine Freude und so einen Frieden. Und dann dachte ich mir, ja, was macht die Frau? Ja, sie gibt. Ja, sie hat sich komplett dem Herrn hingegeben. Mit allem, wirklich mit Rumpf und Stumpf, wie es die Astrid immer sagt. Ich glaube wirklich, ja, wir waren auch mal bei ihr zu Hause und bei ihr zu Hause im Wohnzimmer hängt so ein Schild, ich und meine Familie werden dem Herrn dienen. Und dann dachte ich mir, genau das ist es. Wirklich, sie dient dem Herrn mit ihrem ganzen Leben, mit ihrem ganzen Sein. Svetlana hat 2 Gloryhäuser. Ich war mit einem schon fast überfordert. Oder die Svetlana dient in 2 Gloryhäusern. Sie macht bei uns das Café der guten Worte. Sie macht das normale Café. Sie macht Kinderdienst. Sie war am Samstag bei der Evangelisation auf der Straße. Sie hat eine Familie, eine Ehe, einen Job. Und ich denke mir so, boah, aber wirklich, der Herr ist da drauf. Wenn wir uns wirklich als Opfer auf seinen Altar legen, wenn uns das wichtig ist, was ihm wichtig ist, wenn sein Herz unser Herz wird, dann geben wir uns hin, dann machen wir wirklich für ihn und dann beschenkt er uns. Und dann kommt dieses Licht wirklich komplett zum Erstrahlen. Und dann müssen wir gar nichts aus uns rausdrücken oder ich muss mehr strahlen, sondern der Herr macht es wirklich durch uns, wenn wir das machen, was er will. Und was liegt denn auf seinem Herzen? Auf seinem Herzen liegt zum Beispiel seine Braut. Seine Gemeinde, seine geliebten Kinder liegen auf seinem Herzen. Und wenn wir diesen Kindern dienen, wenn wir diesen Kindern Gutes tun, wenn wir uns für diese Kinder hingeben, oh, ich glaube, oh, es gibt für ihn fast nichts Schöneres, wirklich, wenn wir da rein investieren in seine Gemeinde, dass sie wachsen, dass sie gedeihen, dass es seinen Kindern gut geht, dass wir für sie da sind. Oh, ich glaube, das freut den Papa-Herzen so sehr, wenn wir das so machen. Oder was auch auf seinem Herzen ganz groß liegt, sind natürlich die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Seine Kinder, die von ihm getrennt sind. Seine Kinder, die in Dunkelheit leben, wie wir es heute schon gehört haben. Die wirklich Sachen machen, die er verabscheut. Und diese Kinder ja liegen ihm so auf dem Herzen. Und wenn wir uns hingeben und sagen, okay, ich gehe für dich, ich hole deine Kinder zurück zu dir, Papa. Ich gehe raus und erzähle vor ihnen, wie gut du bist zu mir. Wenn wir da wirklich Zeugnis geben, wenn wir zu ihnen gehen, boah, ich glaube wirklich, da liegt der Papa so viel rein, da liegt es so viel, da kommt so viel Freude, so viel Frieden, so viel Licht in uns auf, wenn wir das tun. Und das Licht wird immer heller, wenn wir zu den Menschen gehen. Und ich habe gemerkt, es erschöpft einen auch gar nicht. Wir waren Samstag bei der Evangelisation und Sonntag bei der Evangelisation. Und normalerweise dachte ich mir, boah, am Montag bin ich bestimmt Maushi und bin total fertig. Aber das stimmt gar nicht. Der Herr erquickt einen da wirklich, wenn wir das tun, was auf seinem Herzen liegt. Dann bekommen wir wirklich Frieden. Dann erquickt er uns. Und dann, ja, ist es einfach wunderbar. Und das möchte ich euch heute wirklich mitgeben. Gebt einfach. Lasst es wirklich fließen. Lasst es fließen. Und ich habe es auch gerade im Hinblick auf die jetzige Konferenz gesehen. Ich habe uns da irgendwie so gesehen wie so ein Holzkessel. Und ich weiß nicht, hat jemand schon mal mit einem Kachelofen gefeuert? Oh, vereinzelte, okay. Also so Kachelöfen oder so Holzöfen funktionieren so, die haben so einen Brennkessel drin und da kommen die Holzscheite rein und dann ist ein Türchen und genau, man macht da das Türchen zu und innen drin ist dann das Holz und dann macht man in ein Feuer rein und dann macht man das Türchen zu und dann brennt's. Aber es braucht noch eine Sache und zwar, es muss immer Luft reingegeben werden. Da muss was zirkulieren. Da muss wirklich, und bei uns zu Hause, wir haben so einen Ofen und hat es immer geheißen, wenn das Wasser immer noch kalt war oder die Wohnung kalt war, ich habe vergessen, das Gebläse anzuschalten. Und das ist wirklich so. Wenn wir uns zum Beispiel diese Konferenz mit füllen lassen, mit Sachen, mit Holz, einfach reinfüllen lassen in den Kessel und dann legt dir vielleicht noch einer am Sonntag die Hände auf und dann kommt quasi so ein Feuerfunken in deinen Kessel. Aber wenn du dann die Tür zumachst und keine Luft kommt rein, passiert nicht viel. Aber wenn du, unser Kachelofen zum Beispiel hat so ein kleines Schiebetürchen, wenn wir diese Schiebetürchen aufmachen und wenn dann Zirkulation stattfindet, wenn da Luft reinkommt, dann wird das Feuer entfachen und dann wird es immer mehr entfachen. Und umso mehr du dann wirklich gibst, umso mehr wird das Feuer entfacht, umso mehr kommt es und umso mehr brennst du selber und umso mehr leuchtest du auch selber. Und ja, da möchte ich euch wirklich ermutigen, dass ihr, wenn ihr auch dieses Wochenende empfangt, es nicht bei euch behaltet und sagt, oh, das ist meins, das ist super, sondern dass ihr euch wirklich dann ja vom Heiligen Geist da wirklich entfachen lasst und das weitergibt an die Menschen um euch rum, dass ihr wirklich schaut, wo kann ich mich für meinen Papa einsetzen, hier in der Gemeinde, bei Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass ihr es wirklich zirkulieren lasst, dass ihr es weitergebt. Und dann habe ich auch noch so einen Wasserschlauch gesehen, wie im Garten. Und da ist ja, wenn da Wasser drin ist, dann wird es ja warm. Und wenn man den Wasserschlauch aufmacht, dann, also wenn die Sonne drauf scheint und man macht den Schlauch auf und dann kommt ja erst warmes Wasser und dann kommt dieses frische Wasser erst. Aber wenn du diesen Schlauch zulässt und das über Monate da drin stehen lässt, dieses Wasser, genau, dann wird's echt eklig da drin. Dann wird das, steht das ab und kommen Fettalgen und wird dreckig und wird widerlich. Aber wenn du dieses Wasser aufdrehst und es wirklich fließen lässt, dann kommt immer wieder frisches, klares Wasser durch dich. Und es nimmt auch alles andere weg. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, dass ihr das fließen lasst, was in euch ist. Weil dann werdet ihr immer wieder Neues bekommen, neue Offenbarung, neue Ermutigung, Neues vom Heiligen Geist. Aber wenn ihr es stehen lasst, dann kann gar nichts Neues nachkommen. Deswegen wirklich, bringt euch ein. Gebt da rein, wo der Herr euch führt. Und ihr müsst gar keine Angst haben, dass ihr irgendwas verpasst oder dass ihr irgendwas zu wenig habt oder dass irgendwas, dass man wirklich was verpasst oder irgendwie für was anderes dann zu wenig Zeit hat oder so. Das wird nicht sein. Der Herr wird es euch immer geben, so wie ihr es braucht und so wie es eurer Seele gut tut, weil er ist ein guter, liebender Papa. Wir müssen gar keine Angst haben, dass wir irgendwie zu kurz kommen oder so, weil er möchte immer nur das Beste für uns. Amen. Ja, so ist es. Es gab mal einen Mann, der lief durch eine Stadt, schon eine Weile her. Dann sind ihm andere Männer begegnet und die haben gestarrt. Die haben gesagt, hey, dich kennen wir doch. Du warst doch der schon 38 Jahre am Teich Bethesda lahm gelegen hat. Wieso bist du hier? Wieso läufst du? Und dann hat dieser ehemals Lahme gesagt, der Mann, der mich geheilt hat, hat gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Dann bin ich halt gegangen. Was machen wir? Vertrauen wir Gott genauso? Der kannte Jesus nicht als den Erretter und Erlöser, weil das war da, so hatte sich da Jesus damals noch nicht vorgestellt. Aber der hatte ein Vertrauen entwickelt in sich, bekommen, wie auch immer, als Jesus sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh. Ist er aufgestanden? Also ich glaube nicht mal, dass er seine alle Matte mitgenommen hat, aber zusammengerollt wird er sie haben und entsorgt. Und dann ist er gegangen. Ist in die Stadt gegangen. Wollte nach Hause gehen wahrscheinlich. Ich finde das so stark. An den Text hat mich Gott gestern gebracht. Das steht Johannes 5, Vers 11. Und dann dachte ich, ja, es geht wirklich. Wie weit vertraue ich Gott? Wie weit vertrauen wir wirklich? Wann sagen wir, das geht nicht? Oder das kann ich nicht? Oder ist unmöglich? Wann setzen wir es um? Wann sind wir das Licht? Wann gehen wir als Licht? Wann hören wir auf zu sagen, kann ich nicht? Wann habe ich schon probiert? Hat nicht funktioniert? Haben wir schon aufgehört, sowas zu sagen? Oder sagen wir es immer noch? Also ich schließe mich ein. Heute habe ich gelesen, Johannes 1, Vers 14, erster Teil und Vers 16. Ist eigentlich ganz einfach und wir wissen es alle wahrscheinlich. Aber Gott hat es mir irgendwie heute ein bisschen tiefer offenbart. Ich kann noch nicht mal richtig sagen, wieso. Aber Johannes hat da gesagt, Jesus, lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit. die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hatte. Also was die Jünger sahen, war eigentlich der Vater. Sie sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihnen der Vater gegeben hatte. Der Vater konnte ja auch noch geben, was er hatte. Und das hat Jesus hier auf dieser Erde gelebt. Er war Mensch, aber vom Geist war er Gott. Aus seinem Reichtum, aus dem Reichtum Gottes, hat er uns beschenkt. Jesus hat uns, den Menschen damals schon, beschenkt aus dem Reichtum des Vaters, aus dem Reichtum Gottes. Mir ist das heute irgendwie, ich kann es noch nicht so richtig sagen, aber es war für mich heute so, wow. Wir sagen immer so, Jesus hat das getan und Jesus war so toll und Jesus, alles klar, sehe ich genauso. Aber er hatte das schon vom Vater und das ist mir heute irgendwie viel tiefer gefallen. Das steckt jetzt in uns. Wir haben es angenommen. Wir haben Jesus als Herrn angenommen. Diese Hoheit, diese Klarheit, diese Liebe, die der Vater in Jesus gegeben hat, als er ihn auf diese Erde schickte, die haben wir angenommen, die steckt jetzt in uns. Also wir sollten nie wieder sagen, ich mache mir Sorgen oder ich fühle mich schuldig, was wir vorhin alles so hatten. Nein. Wir sind wie er in dieser Welt, wie Jesus. Und der hatte das vom Vater. Ich fand das also, für mich war das heute, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Aus seinem Reichtum, aus Gottes, hat er uns beschenkt und uns alle mit grenzenloser Liebe überschüttet. Wir haben grenzenlose Liebe bekommen. Wir sind damit überschüttet worden. Also ich stehe hier und dann kam jemand und hat mich damit überschüttet. Und das ist nicht nur außen an mir vorbeigeperlt, sondern es ist in mich eingedrungen und in jeden Einzelnen von uns. Grenzenlose Liebe. Diese Herrlichkeit Gottes. Alles, was er uns geben wollte, was er ist, hat er uns durch Jesus, als wir neue Schöpfung wurden, gegeben. Das heißt, wir können wirklich wie im Himmel auf dieser Erde leben. Ich weiß nicht, warum man mir das heute so, wie soll ich sagen, für mich war das wie so ein Geschenk. Was, so ist das? Aber eigentlich wusste ich es ja schon vorher. Und trotzdem, irgendwas hat er davor, wo ich denke, wo ich auch tiefer gehen muss, sonst hätte er mir das heute nicht so gesagt. Weißt du, es ist eine Geste von Gott, die er über Jesus jedem von uns gegeben hat, ausgeschüttet hat. Ein Geschenk. Eine Geste, die unbeschreiblich ist, die wir einfach wirklich nur ergreifen müssen und leben müssen. Einfach ergreifen und leben. Das ist eigentlich alles, aber es ist auch wirklich alles, weil da ist alles drin. Und dieses Vertrauen, was dieser ehemals Gelähmte da hatte, das hat ja Jesus dann auch immer wieder gesagt, als er auf der Erde war, dein Vertrauen hat dir geholfen, dein Vertrauen hat dir geholfen, dir geschehe, wie du geglaubt hast, dein Vertrauen hat dir geholfen. Weißt du, und wir lesen solche Geschichten einfach manchmal. Aber der Mann lag 38 Jahre an diesem Teich und kam nicht diese paar Meter bis zum Wasser, wenn sich das bewegte, um gesund zu werden. Also ich habe diese Geschichte schon auf vielerlei Arten und Weisen gehört. Auch schon jemand, der gesagt hat, der war zu faul oder so. Also ein Gelähmter, wenn der bis da gelähmt war, sagen wir mal hoher Querschnitt, der kann da gar nicht bis zum Teich krabbeln. Und er liegt da und ist frustriert und weiß genau, ich kann es nicht mal versuchen. Und ich habe keinen, der mich in den Teich trägt. Und da kommt ein Mann und sagt zu ihm, willst du gesund werden? Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der geht. Der nimmt seine Matte und geht. Also ich finde das extrem. Ich habe mal einen Satz gelesen. Ich habe einen Satz irgendwann mal gelesen, der geht so. Gott fragt nicht nur, vertraust du mir? Er präsentiert dir eventuell auch mal die Umstände, in denen du ihm wirklich vertrauen musst. Weißt du, wenn er sagt nicht immer nur, vertraust du mir? Ja, ich vertraue dir. Aber dann kann es tatsächlich sein, dass er mal was zulässt und dann sagst du, oh, dieser Berg, was ist jetzt los? Das schaffe ich nicht, das packe ich nicht, da komme ich nie drüber. Das kann ich nicht. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Steht in der Bibel, steht im Wort. Ich finde es immer dann so herrlich, weil Gott lässt es einen auch praktisch gleich üben. Ich habe das heute Mittag gelesen, in einer Zeit, wo ich eigentlich schon hätte auf dem Heimweg sein können, sollen und wollen. Es ging wieder mal ums Auto. Da versucht er dann, mich ja immer wieder mal zu kriegen. Mein Auto habe ich zum TÜV gebracht. Und so gegen 2 sollte es fertig sein. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, Plakette, alles ist da. Aber. Und dann kam noch ein dickes Ende hinterher. Und dann hieß es, sag ich, ja, wann kann ich denn das Auto dann haben? Ja, so gegen 5. Und ich war weit entfernt, über eine Stunde Fahrzeit. Und dachte, oh Mann, ich habe zugesagt für heute Abend hier. Und dann, ja, hoffentlich ist er auch fertig. Und so. Und auf einmal war genau das, was ich mir selber schon oder Gott mir schon gesagt hatte, was ich predigen könnte heute Abend. Vertrau mir. Bleib ruhig, vertrau mir. Und dann dachte ich so, oh Mann, ich müsste noch die Predigt ausarbeiten. Ich habe da überhaupt keine richtige Idee, außer diesem einen Bibelvers. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann kam eigentlich erst dieses, was er mir dann offenbart hatte, über sich selber. Das kam eigentlich dann erst. Und dann zwischendurch dachte ich, habe ich immer mal auf mein Handy geguckt, weil ich hatte keine Armbanduhr. Wie spät ist jetzt? Wann ruft er endlich an? Und dann habe ich mir so gesagt, Marion, bleib ruhig. Geh in den Frieden Gottes, geh nicht raus. Bleib im Frieden Gottes. Ich saß auf dem Stuhl. Und dann hat es nicht so richtig gewirkt. Dann habe ich gesagt, gut, ich gehe jetzt in den Frieden Gottes. Ich bleibe jetzt ruhig. So bin ich dann im Raum rumgewandert. Ich gehe im Frieden Gottes und ich rege mich nicht auf und ich vertraue Gott. Es ist eine Herausforderung. Ich muss nachher noch über eine Stunde Auto fahren. Ich bin irgendwann dran. Gut, im Lobpreis muss ich vielleicht noch nicht gleich pünktlich da sein, aber dann muss ich doch da sein, einfach auch wegen der Atmosphäre. Ich bleibe ruhig. Ich vertraue Gott. Das ist nur ein Test. Satan testet mich immer wieder mit Autos. Ich vertraue ihm. Ich bleibe einfach dran. Und er wird es genauso regeln, weil wenn ich mich jetzt aufrege, glaube ich ihm ja nicht. Ich glaube, 2 Minuten nach 5 klingelte das Handy. Das Auto wäre jetzt fertig. Sie könnten kommen, es abholen. Mussten mich erst noch Leute hinfahren. Gut, haben wir alles erledigt. Dann bin ich losgefahren. Erst hat er noch eine Weile mit mir geredet. Dann bin ich losgefahren. Ich war in einer Stunde zu Hause. Normalerweise habe ich gedacht, na gut, eine Viertel, anderthalb Stunden werde ich brauchen. In einer Stunde war ich zu Hause. Heute Abend beim Berufsverkehr. Weißt du, es ist so wichtig, ihm zu vertrauen. Es ist so wichtig, dass wir ihm wirklich glauben. Es ist so wichtig, dass wir ihn ernst nehmen in seinem Wort. Mit dem, was er sagt, er meint das. Gott meint das. Jesus hat es uns vorgelebt. Wir haben ihn als Herrn angenommen. Wir können ihm vertrauen. Gott und Jesus meint genau, was er sagt. Und die Wege sind vorbereitet und wir brauchen keine Panik zu geraten. Er führt uns und er gibt uns auch die Ruhe, um genau in diesen Wegen zu gehen. Muss mal sehen, ob ich noch einen interessanten Satz aufgeschrieben habe. Ja, weißt du, wenn du solche Dinge erlebst und gerade noch das ausarbeiten willst für eine Predigt, ich meine, das fand ich jetzt ja noch krass, muss ich sagen. Okay, hast du gleich praktisches Beispiel, kannst gleich ausprobieren, was du dann vielleicht heute Abend bringen willst. Ja, aber weißt du, nur da wachsen wir dann auch. Nur wenn wir in solchen Situationen das auch leben, was im Wort steht, dann wachsen wir. Weil dann gehen wir wirklich Schritt für Schritt höher. Dann ist einfach, und diese Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, ist praktisch die nächste Stufe, auf der, die wir treten können. Und dann gehen wir höher. Bis wir an den Punkt kommen, auf der Erde werden wir nie 100% da sein, aber immer mehr, er hat's gesagt, ich kann ihm vertrauen. Meine alten Erfahrungen von früher, als ich Jesus noch nicht hatte oder als ich anders gelebt habe, gelten nicht mehr. Meine Erfahrungen sind mein Bewusstsein, das ich jetzt bilde, das ich jetzt gebildet habe. Und das sind dann die Erfahrungen, die ich mache. Und es wird irgendwie immer leichter. Manches erkennen wir gar nicht mehr als Problem. Dann sagen wir einfach, nein, ich spreche und das muss sich entfernen, das muss gehen. Ich reg mich darüber nicht mehr auf. Ich vertraue Gott, der gesagt hat, mir ist alles, dir ist alles möglich, alles, dem, der glaubt, ist alles möglich. Also warum soll ich mich aufregen? Ich mach's einfach. Was ja das Leben mit Gott ist nicht für Langeweile. Was habe ich, steht in der Bibel, steht ein Abenteuerleben. Kein grabbewachendes Leben. Ja, es ist nicht ein grabbewachendes Leben, wo du einfach rumsitzt und denkst, oh, ich danke dir, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin. Hoffentlich schaffe ich es noch bis zum Ende, wirklich da zu bleiben. Nee, es ist ein Abenteuer. Wenn du das anfängst zu verstehen, dann willst du mehr, dann willst du immer weiter und dann willst du Abenteuer. Manchmal, wie gesagt, muss man sich dann selber sagen, bleib ruhig, bleib ganz ruhig. Du hast ja selber gerade gesagt, bleib ganz ruhig. Aber das ist doch auch gut. Und dann machst du die Erfahrung und dann beim nächsten Mal sagst du, es hat ja da geklappt, warum nicht auch heute? Und genauso gehen wir weiter und immer weiter und weiter und weiter. Amen. Ja, es ist so gut, ein Abenteuerleben. Mir fiel gerade das Lied ein von Bonanza. Irgendwie, mein Leben ist ein Abenteuer. Es ist einfach so cool, ne? Und es ist ein Abenteuer, zu vertrauen. Unserem Herrn voll und ganz zu vertrauen. Weil wir ja von menschlicher Seite her gesehen unsere Kontrolle loslassen müssen. Wir müssen Kontrolle loslassen. Das, was wir denken, dass es so genau richtig ist, müssen wir hergeben. Und es ist ein Abenteuer, weil wir wissen, es kann ein ganz anderes Ergebnis rauskommen, als das, was wir uns eigentlich so schön mit unserem schlauen Verstand ausgedacht haben. Aber weißt du, es lohnt sich, weil unser Herr ist gut und er hat immer das Beste für dich. Und das Beste für dich ist auch, Kontrolle abzugeben, loszulassen von deinen eigenen Gedanken, von deinen eigenen Vorstellungen. Selbst wenn du super Vorstellungen hast, aber weißt, unser Herr, der hat noch super Vorstellungen. Seine Wege sind über unsere Wege und seine Gedanken sind über unsere Gedanken. Weißt du, ich will auch nicht mehr meine menschlichen Wege, weil die sind irgendwie auch begrenzt von meinem menschlichen Verstand, sondern ich will einfach die Wege des Heiligen Geistes. Ich will diese übernatürlichen Wege. Und der ganze Abend schreit es schon in meinem Herz, Hingabe, Hingabe, Hingabe. Weißt du, wir geben unsere Sorgen hin, wir geben unsere Vorstellungen hin. Gott hat nie geplant, dass wir ein Leben in Sorge hier auf dieser Erde leben. Wir sind Kinder Gottes, wir haben einen Papa, der alles hat, der alle Wege für uns vorbereitet hat. Deswegen ist ja Jesus für uns ans Kreuz gegangen und wir haben Ja zu ihm gesagt, damit wir dieses Leben als Kinder Gottes hier auf dieser Erde leben dürfen. Und dein Papa möchte nicht, dass du alles fest in deiner Hand hältst, dass du sagst, so, das sind jetzt meine Wege, meine Gedanken und ich gebe nichts ab, ich halte es ganz fest. Weißt du, wenn man so alles so festhält, dann wird es so steif, dann wird man so unbeweglich. Oh, und das, weißt du, das ist auch, das gibt Rückenschmerzen. Weil du musst ja alles festhalten und du musst ja dein Rucksäckle tragen. Aber Gott möchte, dass du frei bist. Dass du völlig frei bist von jedem Rucksäckle. Von all deinen Sorgen, von all deinen Vorstellungen, so gut sie sein möchten. Er hat für dich ein neues Leben. Und das neue Leben ist halt anders wie das alte Leben. Und auf dieses Abenteuer des neuen Lebens, auf das lassen wir uns ein. Und weißt du, Abenteuer halten, jung, jung, dynamisch, fit, aktiv, wenn immer Abenteuer sind, da ist es nicht langweilig. Und es ist ein gutes Abenteuer. Ah, das Leben ist ein Abenteuer. La la la la la la la la la. Das Leben ist ein Abenteuer. La la la la la la la la la. Juppai da, juppai di da da. Weißt du, unser Leben ist ein Abenteuer und ist ein gutes Abenteuer. Weißt du, wag es zu vertrauen. Wag es, dich hinzugeben. Du gibst dich ja nicht irgendwann Nirvana oder irgend sowas Doofem hin, sondern du gibst dich dem Herrn der Herren, dem König der Könige hin. Oh. Ich spüre dieses, oh, dieses Herz Gottes. Oh. Er hat sich für dich hingegeben. Und seine Tiefe ruft deiner Tiefe zu. Hingabe, Vertrauen, loslassen, tiefer, tiefer gehen. Oh, Aufbruch, weißt du, Aufbruch, Aufbruch in das Neue, das Gott für uns hat. Er hat Neues für dich, eine neue Dimension in deinem Leben, wo nochmal alles anders wird. Oh. Und es ist so gut. Weißt du, wir wollen mehr, mehr von ihm, mehr von seiner Gegenwart. Mehr, mehr. Aber dieses Mehr kommt, Gott will dir es geben. Aber dazu lassen wir los. Los, weißt du, loslassen. Oh, Gott hat so viel Gutes für dich vorbereitet. Es gibt so viel Gutes. Weißt du, unsere Konferenz Aufbruch und Herrlichkeit. Und das ist auch für dich, das spricht zu dir, das ist für dein Leben Aufbruch, Aufbruch, Aufbruch in eine neue Dimension. Gott will uns neues Land geben. Aufbruch und Herrlichkeit. Eine tiefere Gegenwart seiner selbst. Dass man es noch tiefer erkennt, wie er wirklich ist. Und weißt du, das ist alles, was wir brauchen. Wir brauchen ihn, wir brauchen seine Gegenwart. Oh, ich habe vorher so ein Bild gesehen, wie wir auf diesem Weg gehen mit Jesus. Und wir sind ausgerichtet. Du hattest ja gesungen, ich sehe nur dich. Ich sehe nur noch dich. Weil schon genau das ist es. Ich bitte, ich sehe nur noch ihn. Sehe nur noch ihn. Sehe nichts anderes mehr, wenn wir mit Jesus gehen auf diesem Weg. Weißt du, da kann links und rechts Häuser neben dir einstürzen. Die Erde kann beben. Der Feind kann Pfeile schießen. Aber du siehst nur eins, du siehst nur Jesus, du siehst nur den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und gleichzeitig sitzt du mit Jesus in so einem Korbsessel, wie so eine Schaukel, und du schaukelst mit ihm über alles, was da auf der Erde ist, so drüber. Das ist dieses Leben im Geist, das ist leicht, egal was ist, es ist leicht. Einfach und leicht. Gott möchte, dass du ein einfaches Leben hast. Ein leichtes Leben hast. Du bist sein Kind. Du bist sein Sohn. Du bist seine Tochter. Und er liebt dich. Und er sagt dir heute, lass dich auf dieses Abenteuer ein mit mir. Du wirst es nicht bereuen. Geh vorwärts mit ihm. Geh tiefer mit ihm. Brich auf, brich auf. Bleib nicht stehen. Halt nichts fest, sondern sei beweglich. Oh, du bist ein Glaubende, du bist ein Glaubender. Aufbruch und Herrlichkeit. Aufbruch und Herrlichkeit. Da ruft er dich hinein. Da ruft er dich hinein. Hingabe, Vertrauen. Loslassen. Oh, was ist das für ein gutes Leben. Nur auf Jesus zu schauen, auf ihn ausgerichtet zu sein, auf den Anfänger und Vollender. Ausgerichtet auf die Liebe, leben zu dürfen aus der Liebe, leben zu dürfen in der Liebe, Liebe zu dürfen, Liebe weiterzugeben, Freude weiterzugeben. Oh, es ist so gut, es ist so gut, es ist so gut. Und alles, alles gehört dir, weil dein Jesus alles für dich vollbracht hat und alles dir zur Verfügung steht. Wollen wir aufbrechen? Aufbrechen, diese neue Dimension, in dieses neue Land, das unser Herr für uns hat. Aufbruch und Herrlichkeit. Oh, juhu, juhu, juhu. Das Leben ist ein Abenteuer. Yes, Aufbruch und Herrlichkeit. Lasst uns losmarschieren. Amen. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Neues Lobpreislied. Ja, schön. Was mir die ganze Zeit, ich weiß nicht, wo es losging, wo jemand gepredigt hat, es kam, glaube ich, beim Tobias das erste Mal, habe ich diesen Satz, je entspannter du bist, umso spannender wird es in deinem Leben. Und das hat sich die ganze Zeit, das hat sich die ganze Zeit verstärkt, ja. Also je entspannter du bist, ja, umso spannender wird es in deinem Leben. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von Gottvertrauen, dass wir entspannt sind. Und Gott will uns entspannt sein. Und ich komme nochmal zu meiner Bibelstelle vom Anfang, Epheser 5, Vers 1. Ich habe es mal aus der anderen Übersetzung jetzt. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Weißt du, wenn du dir Gott vorstellst, wie er gestresst auf dem Thron sitzt und überlegt, wie er jetzt da die ganze Welt zusammenhält und wie er jetzt das Problem löst und dieses Problem löst oder sich Gedanken macht und Sorgen macht. Oder Jesus, ja, bei der Stillung des Sturms, ja, läuft in Panik vom einen Ende des Bootes zum anderen. Wie kriege ich diesen Sturm im Griff, ja? Wie soll ich jetzt sprechen oder was soll ich jetzt tun? Ja, und hier heißt es, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Weißt du, wir nehmen uns Gott zum Vorbild. Und wenn du auf Gott schaust, dann siehst du, der ist völlig entspannt, ja, der ist völlig in der Ruhe, ja, der ist völlig gechillt, sage ich jetzt mal, damit uns auch die jungen Leute verstehen, er ist völlig gechillt und du kannst auch völlig entspannt sein und völlig gechillt sein, weil Gott ist ja da, weißt du, und du bist sein geliebtes Kind. Hier steht es doch, ihr seid doch seine geliebten Kinder, ja. Konkret heißt das, was heißt es jetzt konkret? Vers 2, alles, was er tut, soll von der Liebe bestimmt sein, ja. Und ich sagte, du kannst nicht lieben, wenn du gestresst bist. Das geht nicht, es schließt sich gegenseitig aus, ja. Ja, das geht einfach nicht, ja. Du kannst auch nicht evangelisieren, wenn du gestresst bist, ja. Also wie soll ich jetzt dieses Filterstadt erreichen und ich rauf mir schon die Haare raus, ja. Wie soll ich die Menschen erreichen, ja, wie soll das gehen? Unser Gott ist nicht gestresst, er ist völlig gechillt, ja, und er wandelt im Glauben. Weißt du, Gott wandelt im Glauben. Gott wandelt im Glauben. Ja, und weiter geht's. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe. Ja, klar, zwischendurch bei Jesus beim Garten geht's mal. Ja, in dem Garten war immer ein bisschen, glaube ich, bisschen gestresst. Aber Gott hat ihm wieder Frieden gegeben. Und wir sollten immer nach diesem Frieden trachten, der höher ist als alle Vernunft. Und woher kommt dieser Frieden? Es ist Gottes Gabe, weißt du, aus dem Vertrauen auf Gott kommt dieser Frieden. Ja, du machst dir keine Sorgen mehr. Die Schuld fällt rechts und links ab. Ja, du lässt dich nicht mehr verdammen. Ja, Gott ist ja da. Ich bin sein geliebtes Kind. Ich kann da einfach hinausgehen, ja, in die Welt und die Welt für Gott gewinnen, ja, weil ich mich selber auch wie Jesus hier und ich nehme ihn als Vorbild, mein Leben hingebe als ein Opfer. Nicht indem ich ans Kreuz gehe, sondern indem ich mich einfach entspanne und auf Gott vertraue, ja, dass er schon alles gemacht hat, dass er schon alles gerichtet hat, dass er mir alles gegeben hat, dass er mir jede Fähigkeit gegeben hat, ja, zu herrschen und zu triumphieren über den Umständen, über den Feind, ja, über meine Nervosität, ja, über alles, ja. Ja, Gott hat uns den Sieg gegeben. Gott hat es vollbracht. Er hat es vollbracht. Also sind wir gechillt, sind wir entspannt, ja. Und ich glaube, Gott füllt uns, weißt du, ja, ich weiß nicht, der kann uns erst so richtig füllen, wenn du loslässt, ja, wenn du dich fallen lässt, ja. Weißt du, wenn du so verkrampft bist, da geht ja gar nichts in dir rein, da bist du ja so ganz krampfig, ja. Wie soll da Gott was reinfüllen, wenn du so ganz verkrampft bist, ja? Du sagst, Gott, füll mich doch endlich, füll mich. Ja, jetzt auch bei der Konferenz ist es manchmal so, oh, da will ich alles empfangen. Und du sollst alles empfangen, ja. Aber entspann dich mal, ja. Komm mal zur Ruhe von deinen Werken, sagt Gott so schön an anderer Stelle. Komm zur Ruhe von deinen Werken, ja. Und lass dich füllen, ja. Und füllen und füllen und füllen. Du kannst bei deinen Nachbarn füllen, ja. Ja. Kannst du füllen, ja. Füllen. Füll. Da kommen Jetzt geht's durch. Hier gibt's gerade eine Füllung. Jetzt mal bitte zum Livestream. Ich glaube, Sie brauchen auch noch Füllung da am Livestream, ja. Am Livestream Füllung, ja. Auch mehr. Ja, weißt du, ich weiß nicht, ob ich das so erzählen darf, aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Als ich noch in der Welt war, ne, und wir uns dann verabredet haben, wer verträgt heute Abend am meisten, ja, dann gab es so bestimmte Strategien. Du hast dann Löffel Speiseöl zu dir nehmen sollen, haben manche gesagt, damit du mehr vertragen kannst, ja, oder Brot essen oder so, damit viel reingeht, ja, von der Füllung, ja, viel reingeht, ja, von dieser weltlichen Füllung, ja. Aber im Geist ist es so ähnlich, du musst entspannt sein, um Gott aufzunehmen, weißt du, musst einfach entspannt sein, ja. Gott ist am Wirken, ja. Und Gott hat den Plan für dieses Wochenende. Weißt du, da gibt's einen Plan, der steht fest, ja. Und der heißt Aufbruch und Herrlichkeit. Und was Gott tut, lasst uns überrascht sein, ja. Sei entspannt, da wird dein Leben spannend. Das ist gut.